1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute. Und schon wieder ist es 1 Uhr nachts und wir sind da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute wieder freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Völlig egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und die erste Anruferin heute Nacht heißt Clarissa. Und Clarissa ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hi. Clarissa. Um was geht's? Ja, es geht um meinen Ex-Freund. Was ist da los? Ja, wir hatten Samstag eine Auseinandersetzung, Diskussion und es ist halt so geendet, dass er mich dann halt verprügelt hat. Oder fast versucht hat zu verprügeln, sagen wir es mal so. Ja, das ist ein Unterschied, ne? Ja, also er hat mich fast versucht hat zu verprügeln? Ja, er hat auf mich eingeschlagen, also er hat mich von hinten getreten, in die Beine zweimal. Das ist verprügeln. Ja, hat mich gepackt und dann halt mit der Faust auf mich eingeschlagen, bis seine Eltern dazwischen sind. Also wäre die nicht gewesen, dann glaube ich, hätte er mich richtig, ne? Ja, gut, das ist auch schon viel. Ja, voll wahr. Wie lange wart ihr zusammen? Ja, so knapp ein halbes Jahr jetzt. Ja, und was ist da vorgefallen am Samstag? Ja, ich muss da kurz ausholen. Ich sag, das ist eigentlich ein Freund, den ich seit meiner Jugend kenne. Wir waren damals beste Freunde. Haben uns damals aus den Augen verloren, 4-5 Jährchen nicht gesehen und letztes Jahr wiedergefunden. Also sind dann zusammengekommen und so, alles schön und gut. Und ja, lief auch eigentlich alles bestens, dachte ich. Ja, und dann kam der Punkt, von wegen fing er an, Wohnungen mit zusammenziehen und so. Und dann, ja, okay, ich habe mir das dann überlegt, ne, weil das ist ja auch schon kein einfacher Schritt halt eigentlich, ne? Ja. Und das, man sich ja auch ist ja vielleicht nach einem halben Jahr auch noch ein bisschen früh, aber egal. Ja. Ja, okay, ne, man denkt, man kennt den Menschen, ne, man kennt ihn von früher und großartig verändert schien er sich nicht zu haben. Okay, ja. Und ja, ich habe dann einige Sachen hinterfragt und mir sind dann halt einige Sachen aufgefallen, die sich widersprochen haben. So, weil, ne, mal sagte er so, dann 3 Tage später hat er irgendwas anderes gesagt, da wurde ich stutzig. Ich habe mir das aber nicht erstmal anmerken lassen, weil ich mache mir dann mein Bild selber. Ja. Ne, und dann ging es halt darum, wollte ich Verdienstbescheinigungen sehen und alles. Hat er auch gemacht, der war zwar richtig sauer, hat er mir dann zwar hingelegt und so. Ja, und dann habe ich durch einen blöden Zufall diese Verdienstbescheinigung wiedergefunden. Und ist mir aufgefallen, dass sie gefälscht war. Ach. Weil die hat er kopiert und er hat eine Originalverdienstbescheinigung von ich weiß nicht welchem Jahr Adressfeld abgeklebt, kopiert und hat mir die da vorgelegt. Ne? Was hat er dir denn gesagt, was er beruflich macht? Er würde bei IKEA arbeiten, also im Lager halt. Ne? Ja. So, genau. Und deshalb ist das eskaliert am Samstag? Ja, auch klar, ich habe ihn darauf angesprochen, habe ihn damit konfrontiert, ne? Ja. Da sind noch andere Aspekte, weil seine Eltern, das war echt ein blöden Zufall, die meinten, die Vermieterin, die haben die gleiche Vermieterin und die hat angerufen, die möchte den Jens sprechen. Ich denke mir, okay, denke ich mir ja nichts dabei, ne? Keine Ahnung, was da jetzt war, geht mich auch eigentlich nichts an. Ja. Ja, und dann ein paar Briefe gefunden, die ich geöffnet habe. Ja. Und da stand erstmal drin, dass der werte Herr seit 2 Jahren keine Miete bezahlt hat. Oh. Waren die Briefe ganz verschlossen? Ja, die waren, das ist nicht schön, das macht man auch das nicht, das weiß ich selber, aber er hat mir einen Grund dazu gegeben. Ja, und dann habe ich ihm am Samstag die Briefe dahingelegt, weil im Endeffekt, der ist, glaube ich, verschuldet bis unter das Dach. Ja, du hast ihm die Briefe hingelegt und du hast ihn konfrontiert mit der gefälschten Gehaltsbescheinigung. Ja, ich wollte ja eine Erklärung dafür haben. Das ist, ne, hätte ich dann den Mietvertrag mit ihm unterschrieben, ich wäre auf alle Sitze geblieben. Ich hätte meine ganze Existenz aufs Spiel gesetzt. Absolut, absolut. Wo hat diese Auseinandersetzung stattgefunden? Bei seinen Eltern in der Küche, zum Glück, muss ich dazu sagen. Sonst, wie du gerade schon gesagt hast, hätte es übler ausgehen können. Ja, weil ich war am Überlegen, ob ich das zu Hause mit ihm alleine kläre, ohne seine Eltern. Und seine Mutter sagte, nee, mach das mal lieber hier. Mensch, Larissa, da hast du aber so haarscharf nochmal Glück gehabt. Ja, sicher, ne? Kann man sagen. Wie hat der denn, nachdem du ihm dann diese Sachen hingelegt hast, die ja nun dann offensichtlich eindeutig waren, wie hat er darauf reagiert? Hat er zunächst was gesagt oder hat er gleich zugeschlagen? Der hat gar nichts. Der war arrogant, der sitzt auf dem Rost, das ist nicht mehr normal. Ja, und wem geht was an? Was interessiert dich das? Ich sag, hallo? Und das ging so lange und dann, ach, ich weiß auch nicht. Ich sag, deine Mutter sitzt da nervig am Ende, dein Papa, dem tut halt alles weh und keine Ahnung. Und du sagst, na und? Wen interessiert saßen das? Die Eltern mit in dem Zimmer? Nein, wir waren in der Küche, die saßen im Wohnzimmer. Ja, und dann ist mir dann der Krankenplatz, da habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben. Bin aus der Küche raus und dann hat er mich von hinten getreten. Zweimal. Zum Glück nur in die Beine. Also das muss ich echt sagen. Also wirklich zum Glück. Und dann sind die Eltern alarmiert gewesen und sind dazwischen gegangen? Ja, die haben es klatschen gehört, haben erstmal geguckt so und dann ist der von hinten ja direkt auf mich los. Der hat mich ja von hinten gepackt. Und dann sind seine Eltern auch direkt dazwischen. Also das ist dann, ne? Und also weil er von mir abgelassen hat, habe ich dann auch Polizei gerufen und dann Anzeige erstattet, ne? Das hast du gemacht? Ja, sicher, ja. Ne? Somit ist natürlich jetzt diese Beziehung beerdigt, das war's. Natürlich. Natürlich, ja. Klar. Du kannst drei Kreuze machen, dass du haarscharf da vorbeigeschrammt bist. Es hätte ja für dich übler ausgehen können, sowohl was das Körperliche anbelangt, aber auch die Verbindung, wenn ihr zusammen eine Wohnung genommen hättet. Meine ganze Existenz wäre ruiniert gewesen. Was machst du beruflich? Ja, ich mache Abi auf zweiten Bildungsweg und Job nebenbei halt noch. Und Jobs nebenbei, also fleißig. Ja, genau. Hast du denn mittlerweile irgendwie was erfahren, was der eigentlich so macht? Oder macht er gar nichts? Nee, ich habe keine Ahnung. Das fragen wir uns selber. Weil ich habe ja eine Zeit lang, ich muss ja dann morgens zur Schule. Und er hat wohl ein, zwei Mal verschlafen. Oder beziehungsweise, wenn er dann angeblich arbeiten musste, der ist wirklich um 5 Uhr oder wann aufgestanden, ne? Aus dem Haus. Ich habe den nicht mitgekriegt, keine Ahnung. Ne? Aber was er dann gemacht hat, ich weiß es nicht. Wir haben ja schon alles gehört, dass Leute das vortäuschen und um 5 Uhr aus dem Haus gehen, angeblich zur Arbeit gehen, aber dann irgendwo rumhängen. Ja, wir wissen selber nicht, das rätseln wir selber. Das Ding ist, jetzt muss er ja zum Ende Februar muss er ja aus seiner Wohnung raus, weil er ja die Miete ja nicht bezahlt hat, ist ja klar. Ist klar, ja. Ich meine nicht, dass mich das jetzt was angeht, aber ich meine mal ganz ehrlich, der Mann wird 29, der hat nicht ein Wort gesagt. Aber ist schon irre, wie man sich täuschen kann in jemandem, ne? Den du, wie du gerade gesagt hast, ja auch schon lange kennst. Und ihr seid euch ja in dem letzten halben Jahr dann besonders nahe gekommen. Das hast du alles gar nicht erahnt, dass da was nicht stimmt. Nee, denkt man ja auch nicht, ne? Ich meine, wenn man Menschen so lange kennt, dann hat man noch nicht, ich weiß nicht. Man weiß es nicht, aber jetzt so im Nachhinein, wenn du so ein paar Situationen durchgehst, fallen dir da irgendwelche Sachen auf, wo du heute denkst, na, da hätte ich schon hellhörig werden müssen? Ja, und die Art, wie er mit mir umgegangen ist. Wie allgemein unsere Beziehung aufgebaut war. Wie ist er denn mit dir umgegangen? Mir kam es immer vor wie so ein sehr inniges Bruder-Schwester-Verhältnis. Ja, okay, das deutet ja noch nicht auf das hin, was er nun ist. Nö, das ist wohl wahr, das stimmt, ne? Aber ich meine, er kam immer um dieselbe Uhrzeit nach Hause, hatte wochenlang immer dieselbe Schicht. Okay, ne? Wird man ja auch erstmal nicht misstrauisch oder so. Nee. Aber dann hat er mal verschlafen und dann hat er die Ruhe weggehabt. Also wenn ich so zur Arbeit verschlafen hätte, dann hätte ich mich beeilt, weil ich das Theater gemacht hätte. Ja. Und der hat mal die Ruhe weggehabt und wenn er von der Arbeit kam, der war immer total. Ja, wie soll man sagen? Also wenn er in Anführungsstrich von Arbeit kam, der hatte Energie, der war total frisch. Entspannt und ausgeruht. Ja. So, jetzt hast du Anzeige erstattet, das läuft natürlich jetzt erstmal an und mal gucken, was draus wird. Ja, natürlich. Ja, ich meine, das Ding ist, ich meine, man stellt ihn mit seinen Lügen dar und er glaubt da so fest dran und also meines Erachtens, das ist nicht normal. Ich meine, auch nach allem, was er mir angetan hat, trotzdem, mir tut das ja auch irgendwo leid, dass er dann jetzt im Februar sitzt und er kann nirgendwo hin, weil seine Eltern stellen sich gegen ihren eigenen Sohn und stehen voll hinter mir. Ja gut, aber das hat er sich selbst eingebrockt. Wenn er ein 29-jähriger Mann ist und sich in so eine Lügenwelt verstrickt hat, dann ist es halt so. Ja, klar. Er hat sich überhaupt nicht irgendwie entschuldigt bei dir per SMS. Bis jetzt gar nicht. Ich habe Montag meine Sachen abgeholt. Ja. Er hat mich noch nicht mal in die Wohnung reingelassen. Er hat meine Klamotten gepackt, vor die Tür gestellt und damit war's. Ja. Clarissa, sei froh, dass du raus bist aus der Sache. Das hat jetzt noch einen kleinen Nachklapp mit der Anzeige und dann vergiss den so schnell wie möglich. Ja, klar, das sowieso, ne? Und dann viel Glück beim nächsten Mann. Ja. Wünsche ich dir. Und viel Erfolg beim Nachholen des Abis. Ja, danke. Alles Gute. Tschüss, Clarissa. Ja, ciao. So, ihr Lieben, an dieser Stelle schon mal der Hinweis auf morgen. Morgen ist ja Themennacht hier bei uns. Und unser Thema morgen heißt extreme Essgewohnheiten. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich zum Beispiel nur von Süßigkeiten ernähren. Ich hatte mal, ich weiß gar nicht, das ist wahnsinnig lange her, einen Anrufer hier, der aß nur Pralinen. Völlig verrückt, der aß nur Pralinen. Also Leute, die sich sehr einseitig von einer Sache, beispielsweise Süßigkeiten oder Cola, ernähren, dann möchte ich gerne mit Veganern und Frutarier reden. Was Frutarier sind, das werden die Leute uns morgen selbst erklären. Die fühlen sich jetzt schon angesprochen. Gerne auch mit Leuten, die ausschließlich Fleisch essen. Die sagen, ich brauche Fleisch zum Frühstück, zum Abendbrot, zum Mittag. Ich esse nur Fleisch und sonst überhaupt gar nichts. Gerne auch mit Leuten, die Angst vor Lebensmitteln haben. Es gibt zum Beispiel eine sehr kuriose Phobie vor Wurst. Es gibt Menschen, die Angst vor Wurst haben. So absurd und lächerlich sich das anhört. Das ist so ein bisschen so ähnlich, wie wenn Menschen Angst oder Ekel vor Knöpfen haben. So gibt es Menschen, die Angst vor Wurst haben. So, und dann gerne auch noch mit Leuten, die bizarre Essgewohnheiten haben. Also die Leberwurst mit der Marmelade mischen. Oder Rouladen mit Vanilleeis essen. Oder sowas in der Richtung. Soll es ja auch alles geben. Also extreme Essgewohnheiten, unser Thema morgen. Bitte melden per Mail, wenn ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt. Oder morgen ab 0 Uhr vor der Sendung. Gerne natürlich auch während der Sendung. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute. Wie immer freitags und dienstags und montags. Heute ist Dienstag. Hier ist Flamur. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, das ist richtig. Was ist denn das für ein Name? Woher kommt der? Aus Kosovo. Aus Kosovo? Ah, ja, Flamur. Ja. Klingt so ein bisschen französisch. Ja, ähnelt dem Wort Lamour, ja, ich kenne es. Flamur, 19 Jahre bist du alt. Genau. Weswegen rufst du an? Also, ich habe ein kleines Problem. Und zwar, ich bin halt spielsüchtig. Schon seit mittlerweile circa 2 Jahren. Ja. Und also es hat schon angefangen, bevor ich volljährig war. Was spielst du denn? Automaten. Mhm. Ja. Also so circa seit 2 Jahren bin ich täglich in Wettbüros und Spielotheken und etc. Also alles, wo es einen Automaten gibt. Ja. Erst hat halt natürlich angefangen mit ein paar Euros reinwerfen, so vor ein paar Jahren, wenn ich mal im Dönerladen war oder irgendwo mal war, einen Automaten gesehen, habe ich schon mein Glück versucht. Mhm. Und als dann angefangen hat, halt mal was zu gewinnen und so, habe ich halt mehr reingeworfen, immer mehr und wie's, mehr und wie mehr. Wie es so mehr. Geht. Ja, das und irgendwann ging es halt immer mehr natürlich, habe ich halt auch angefangen, eigene Geldbeträge zu nehmen, von der Bank abzuheben, von mir selbst zum Beispiel mein Kindergeld oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann jetzt so die letzten 6 Monate ist es, sagen wir mal, am allerschlimmsten geworden. Gehst du auch arbeiten? Nein. Nein. Von was lebst du? Jetzt momentan, sag ich mal so, was soll ich sagen? Also ich lebe noch zu Hause. Ja. Und mach halt so du brauchst mein Geld ja irgendwie, also gelegenheitsmäßig, wie ich das hinkriege. Ja. Hast du einen Schulabschluss? Hauptschulabschluss. Ja. Schon mal irgendwann angefangen mit einer Lehre? Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, irgendein Interesse, was soll ich machen? Ich habe überlegt, ob ich als Automatenservice irgendwas machen soll, aber ja, das ist halt schwierig, wenn man... Halte ich in der Situation für sehr fehl am Platz. Ja, das stimmt. In der Tat, ja. Und ja, also das Schlimmste ist halt jetzt, sagen wir mal, die letzten 6 Monate angefangen. Ich habe eine Freundin gehabt, eine längere Zeit. Und ihr Vater ist dann irgendwann mal gestorben. Ja. Und dann, kurz nachdem ihr Vater gestorben ist, hatte ich halt, sagen wir mal, komplette Verantwortung für sie, über ihre kompletten Bankkonten, also über ihre Bankkarte, über dessen Vaters Bankkarte und sonst was. Das heißt? Und da war die Versuchung halt so groß, dass ich halt komplette Konto leer geräumt habe. Ach du je. Das heißt, wie viel Geld hast du davon da runtergenommen? Also, das war innerhalb von 3 Wochen waren das 6.000 Euro. Und das war natürlich nicht das Einzige. Dann habe ich mir noch von Freunden Geld geliehen. Das heißt, wie hoch sind deine Schulden heute? Ich sag mal so, 9.000 Euro sind das momentaner Stand, also circa über den Daumen. Das ist natürlich für jemanden, der gar nichts verdient, eine enorme Summe. Ja. Wie hat denn deine Freundin darauf reagiert, als sie das mitbekommen hat, dass du sie beklaut hast? Ja, also eigentlich habe ich sie ja nicht geklaut. Also geklaut war es nicht. Also ich habe mir Geld von ihr geliehen mit, sagen wir mal, Gründen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Aber du hast die Konten leergeräumt, sagst du. Ja, also ich habe dir gesagt, ich brauche das Geld dafür, ich habe Ärger zu Hause, ich muss 1.500 € Strafe zahlen, sonst komme ich ins Gefängnis. Und also du hast sie schon belogen und betrogen. Wollen wir nicht um heißen Brei rumreden? Bist du noch in Kontakt mit dem Mädel? Nein. Nee. Nein. Hat die dich angezeigt? Soweit ich weiß schon, ja. Ach so, das heißt, da steht auch noch was ins Haus. Ja, genau. Und sagen wir mal so, mein Problem ist halt, wenn ich mal allein selbst nicht auf den Gedanken komme, vielleicht mal in die Spielothek zu gehen, sagen wir mal, ich habe nur 50 € einstecken oder so, ist halt Problem, ich habe halt auch viele Freunde, die spielen. Mhm. Zum Beispiel einer meiner besten Freunde, der Amir zum Beispiel, der sobald sein Kindergeld oder so da ist, sagt er sofort, komm, Flamo, komm, wir gehen spielen, komm, wir holen schon was raus. Und das Problem ist, ich hatte schon mehrere 1.000 € Beträge auf den Automaten. Manchmal gab es Wochenenden, da hat die halbe Spielothek wirklich mir gehört. Also wirklich die kompletten Automaten, überall war Geld von mir drin. Mhm. Nicht irgendwie 5 € oder so. Mhm. Und Wie viele Stunden am Tag verbringst du in den... Sagen wir mal so, also heute habe ich so 8 bis 9 Stunden war ich da. Mhm. Also das ist immer so ein Wechsel zwischen Wettbüro und Spielothek. Wettbüro, Spielothek. Mhm. So also, hin und her. Also Wetten machst du auch? Ja, auch. Also Pferdewetten, Fußballwetten, alles mögliche. Also. Aber mit deinem Kindergeld kommst du da gar nicht so weit. Ein bisschen jobben. Also, oder machst du noch irgendwelche krummen Sachen? Ich weiß nicht, wie sehr darf ich darüber in der Sendung reden. Das ist so... Also sagen wir mal so, ich mache nichts hochgradiges Kriminelles. Sagen wir mal so, ich glaube, die Kacke ist am Dampfen bei dir. Ja, das stimmt echt. Also die Situation, ich habe mir noch gedacht, mit den paar Euro-Beträgen, das geht schon, aber wenn ich daran denke, dass ich schon wirklich manchmal 14, 15 Stunden in der Spiele saß. Irre ist das. Mein Cousin, der mit mir war in der Spielothek, neben mir eingeschlafen ist sogar, also auf dem Spiel. Das sind ja so Barhocker sind das, also ja, so ähnlich. Ich weiß. Und wenn er darauf selbst eingeschlafen ist, da denke ich mir auch manchmal, also wirklich, ich bin 19 Jahre alt und ich glaube, ich habe mit Geldbeträgen schon gespielt, die größer waren wie manchen Leuten ihr Jahresgehalt, so, sage ich mal so. 19 Jahre alt. Ja. Du hängst richtig unten schon. Ja. Das muss man so sagen. Du hast bisher in deinem Leben noch nicht viel geleistet. Du hast einen Hauptschulabschluss, okay, den hast du schon mal. Das Problem ist bei mir, Domian, was ich mir gemerkt habe, ist, ich habe zum Beispiel 1.000 € zum Beispiel. Ich gehe in die Spielothek und ich weiß nicht, worauf ich hoffe. Ich weiß es nicht mal. Mhm. Wenn irgendein Harald oder so in die Spielothek geht mit 50 €, hofft er darauf, dass er 1.000 € rausholt. Aber ich weiß nicht mal mehr, worauf ich hoffe, wenn ich mit 1.000, 2.000 € in die Spielothek gehe. Mhm. Es ist sogar eher das Ding, dass ich sogar nur spielen möchte. Um zu spielen. Um diesen Reiz da zu haben. Ich verstehe. Das ist ja ein klares Zeichen für eine Spielsucht. Ja. Das ist so. Das ist eine Suchterkrankung wie Alkoholismus. Also manchmal sitze ich wirklich, also ich rauche nicht mal, Domian. Ja. Aber wenn ich in der Spielothek sitze, rauche ich fast ein Kippenpäckchen in der Stunde. Ich hab's verstanden. Jetzt muss was passieren. Ja. Ich meine, du rufst an. Das rechne ich dir schon mal hoch an. Aber viel muss jetzt von dir aus passieren. Und da gibt's eine ganze Menge, was du machen kannst, um da rauszukommen. Du hast doch auch irgendeine Vorstellung von deiner Zukunft. Du wirst doch nicht nur in der Gosse rumhängen. Das ist das Problem bei mir, Domian. Bei mir und meinen Freunden, wir haben alle miteinander keinen Gedanken, was morgen ist. Ich sitze hier um 1 Uhr nachts und telefoniere mit dir und weiß nicht, was morgen ist. Ja, aber das ist schon mal eine gute Gelegenheit. Was ich morgen weiß, ist, dass ich morgen um 3, 4 Uhr nachmittags aufstehe. Okay, das ist doch jetzt eine gute Chance, mal über morgen zu reden oder übermorgen. Dass du, wenn du vielleicht Anfang 20 bis Mitte 20 bist, doch auch irgendwie ein eigenes Leben auf die Beine gestellt haben solltest, auf das du stolz sein kannst. Dass du vielleicht irgendwann eine Familie hast und deiner Familie auch was bieten solltest. Dass du nicht kriminell wirst. Die Gefahr besteht, da müssen wir uns gar nichts jetzt vormachen. Mhm. Dass du mit einem halben Bein im Knast stehst, ahne ich schon. Müssen wir gar nicht vertiefen. Aber du hast ja noch alles in der Hand. Du bist ja wiederum auch erst 19 und kannst ja noch eine ganze Menge reißen. Was du jetzt sofort machen musst, und da beraten wir dich gerne gleich im Hintergrund, du musst zu einer Suchtberatung gehen. Mhm. Zu einer Suchtberatungsstelle, die sich mit Spielsüchtigen auskennt. So, das ist das erste Problem, dass du das Spielen in den Griff bekommst. Mhm. Wenn du das in den Griff bekommen hast und parallel dazu, musst du dich um eine Ausbildung bemühen. Und da musst du mal überlegen, was dich interessiert, welcher Bereich dich interessiert, dass du eine Lehrstelle bekommst. Spielothek halt. Ja gut, das ist albern, müssen wir gar nicht weiter reden. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich würde sogar putzen in der Spielothek, damit ich schon arbeiten kann. Ja, das ist ja albern. Das ist wirklich so, also ich bin wirklich nirgendwo lieber wie in der Spielothek, das ist halt wirklich extrem. Ja okay, aber das ist jetzt vorbei. Ich kriege ein Lächeln im Gesicht, wenn ich Bild, also okay. Bestimmte... Ja okay, da müssen wir doch gar nicht weiter drüber reden, das ist doch absurd. Dass sich diese Spielothek runterzieht in die Gosse, müsste dir doch allmählich auch klar sein. Ja, das hat wirklich ein Stück von einer Perversion schon fast bei mir. Glaube ich dir, glaube ich. Ja, du siehst es ja auch selbst ein, genau. Ja. Teilweise sogar eine sexuelle Erregung für mich. Naja, das weiß ich nicht. Nee, wirklich, wirklich. Wenn ich vorm Automaten sitze, ich bin lieber vom Automaten wie bei einer Frau. Ja. Wirklich, wenn ich jetzt die Entscheidung hätte, jetzt sofort. Mag sein. Wenn mir sagt, hier, 5 Euro oder Frau, sage ich, tschüss, ich gehe zum Automaten. Ja, ja. Das ist einfach so. So, jetzt wird dich meine Mitarbeiterin, die Sabine, anrufen. Ja. Die gibt dir ein paar Adressen an die Hand bezüglich Beratungsstellen. Nummern habe ich gestern schon bekommen gehabt. Ich habe gestern schon angerufen gehabt, aber ich bin leider nicht durchgekommen. Okay, ich würde trotzdem sagen, wir rufen dich nochmal an. Doppelt hält besser, dann kann sie dir auch noch ein paar Tipps geben. Und da musst du selbst in die Hand nehmen, das musst du machen, da kann dir keiner dann weiter auch helfen. Du musst dich selbst in den Hintern treten, sonst geht's nicht. Ja? Das stimmt echt. So, Flamur, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Okay. Hau rein, schönen alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. 0800 220 5050. Jürgen, 48, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Jürgen, um was geht's? Ja, es geht darum, Domian, also ich habe letzten Montag meinen Bruder tot in seiner Wohnung aufgefunden, beziehungsweise wir haben meinen Bruder tot aufgefunden. War er verstorben oder hat er sich das, als natürlichen Todes oder hat er sich das Leben genommen? Also es ist so, mein Bruder hat seit 4 Jahren an Kehlkopfkrebs gelitten. Mhm. Und letztes Jahr hat man ihn dann den Kehlkopf ganz raus operiert. Mhm. Und er hat dann die Chemotherapie abgelehnt. Ja. Er hat also jegliche Hilfe abgelehnt. Man hat ihm angeboten, häusliche Krankenpflege, ja. Putzhilfen etc. pp. Er hat also keinen in seine Wohnung reingelassen, selbst mich nicht, seit einem Jahr. Wie viele Geschwister gibt es denn noch? Also wir waren insgesamt 3 Brüder. 3 Brüder. Leben die Eltern noch? Nein. Also er hat die Brüder, dich und den anderen Bruder, nicht in die Wohnung gelassen? Nein, also zu unserem ganz großen Bruder hat er überhaupt keinen Kontakt seit 6 Jahren, seitdem Mutti gestorben ist. Mhm. Seitdem haben wir alle beide praktisch, also jetzt der Dieter und ich, keinen Kontakt mehr zu dem Großen gehabt. Mhm. Und der verstorbene Bruder lebte alleine in der Wohnung? Ja. Ganz allein, da war auch keine Partnerin ab und zu da, gar nichts? Nein, absolut null. Du sagst, wir haben ihn gefunden. Wer ist wir? Ja, also es war so, ich habe also gestern vor einer Woche, also den Donnerstag davor, also quasi vor 10 Tagen, habe ich ihm einen Zettel an die Wohnungstür geklebt, den Donnerstag. Er möge sich bitte über Wochenende bei mir melden, da ich mir Sorgen um ihn mache. Wie lange hattest du da schon nichts mehr von ihm gehört? Also das letzte Mal lebend habe ich ihn gesehen am 9. Januar. Ja, wohnt ihr in einer Stadt? Ja. Ja. Wir wohnen also so schräg gegenüber, Häuser an Häuser. Ach so. Und ging er auch nicht ans Telefon? Nein, er konnte ja nicht sprechen. Ach ja, dadurch, dass ich den Kehlkopf rausoperiert habe, konnte er ja nicht sprechen. Er musste alles aufschreiben. Verstehe, Entschuldigung, ja. So, dann hast du ihm einen Zettel an die Tür gehängt. Er möge sich bitte übers Wochenende bei mir melden. Ich mache mir Sorgen. Wie hätte er sich melden können? War er noch so fit, dass er raus hätte gehen können? Zu dir das schon? Mhm. Ja. Ja. So, dann hast du nichts gehört. Da habe ich absolut nichts gehört, das ganze Wochenende. Ich bin jedes Mal zusammengezuckt, wenn hier der Unfallwagen vorbeifuhr. Aber ich kannte das, dass er sich mal 3-4 Tage oder auf 10 Tage nicht meldet. Das kannte ich von ihm. Dann wurde es dir aber merkwürdig. Ja, dann wurde es mir letzten Montag unheimlich. Mhm. Ich denke, nee, da stimmt irgendwas nicht. Und dann bin ich nachmittags rübergegangen und da klebte dann noch der Zettel an der Wohnungstür. Mhm. Und dann bin ich bei einer Nachbarin geklingelt. Ich sage, sag mal, Verena, hast du irgendwas von dir da gehört? Nö, sagt sie, außer dass ab und zu, beziehungsweise übers Wochenende der Fernseher lief, mehr habe ich nicht gehört. Mhm. Hast du einen Schlüssel gehabt für die Wohnung? Nein. Ich sage ja, mein Bruder hat also alles abgelehnt, er hat keinen Pflegedienst reingelassen, er hat mich nicht reingelassen, geschweige denn, dass er mir einen Schlüssel gegeben hat. Aber du bist dann in die Wohnung reingekommen? Ja, also das war so, ich habe dann die Polizei informiert, die sind auch gekommen und haben dann zu mir gesagt, ja okay, wir holen jetzt die Feuerwehr. Ja. Und versuchen dann, weil seine Fenster gekippt waren, ja, wir versuchen dann durch die gekippten Fenster durchzukommen. Mhm. Denn wenn wir die Wohnung aufbrechen und da ist gar nichts, meinetwegen er ist bei Bekannten oder er ist nur betrunken und schläft im Sessel, weil der Fernseher läuft, dann müssen sie den Einsatz bezahlen. Ist klar. Also so ist man dann in die Wohnung gekommen durchs Fenster. So, die sind dann durchs Fenster rein, haben dann von innen die Wohnung, also die Feuerwehr ist durchs Fenster rein, hat von innen die Wohnungstür aufgeschlossen. Und hat dich und die Polizei reingelassen? Hat dann nur die Polizei erstmal reingelassen. Ja. Und die haben dann meinen Bruder, wie gesagt, tot vorgefunden im Bett. Ja. Und sind dann zu mir rübergekommen, weil ich ja bei der Nachbarin saß. Und haben mich dann gefragt, möchten Sie Ihren Bruder nochmal sehen? Ich sage Ihnen gleich, es ist kein schöner Anblick. Oder möchten Sie ihn so in Erinnerung behalten, wie Sie ihn hatten? Mhm. Was hast du gemacht? Ich sage, wissen Sie was? Ich sage, ich weiß, dass mein Bruder Kehlkopfkrebs hatte, dass er dieses Loch im Hals hatte, dass er diesen aufgeschwemmten Bauch hatte. Das heißt, du bist reingegangen? Ich sage, nein. Ich sage, ich kann es nicht. Ach so. Ich kann es nicht. Ich kann es nervlich nicht. Mhm. Ich sage, Sie sehen, ich zitter am ganzen Leib. Mhm. Ich sage, ich kann es irgendwo nicht. Okay, du bist nicht reingegangen. Nein. Nochmal jetzt die Anfangsfrage. Glaubst du, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist oder hat er sich das Leben genommen? Also, wir haben dann die Hausärztin angerufen. Die hat einen Totenschein als natürlichen Tod ausgestellt. Und was für ein natürlicher Tod? Ja, Herzversagen. Aufgrund seiner Krebserkrankung. Das kann auch sein. Sage ich. Ja. Und oder hast du Zweifel? Ich bin anschließend noch zur Hausärztin rübergegangen, weil wir haben zwar verschiedene Ärzte, aber dieselbe Praxis. Mhm. Und ich bin dann zu meiner Ärztin gegangen und da hat sie nur zu mir gesagt, Jürgen, du hast alles richtig gemacht, selbst wenn er sich das Leben genommen hat. Mhm. Wäre es richtig gewesen, dass jetzt Frau Doktor was anderes ausgestellt hätte und dass er in die Gerichtsmedizin gekommen wäre und man ihn aufgemacht hätte. Machst du dir denn trotzdem Vorwürfe? Ja, irgendwo ja. Was sind konkret deine Vorwürfe? Dass ich das Wochenende über gewartet habe. Hm. Ich habe ihm den Zettel Donnerstag angeklebt. Hm. Aber du sagst, dass das schon immer wieder mal vorgekommen ja. ist. Und du sagst, dass er schon ein eigenbrödlerischer Mensch war. Ja. Und du sagst auch, dass er Hilfe immer abgelehnt hat. Er hat alles abgelehnt. Warst du denn eigentlich, wenn überhaupt, seine nächste Kontaktperson? Ich war seine einzigste. Das ist ja das Problem. Mhm. Denn seitdem unsere Eltern gestorben ist, wie gesagt, also unser großer Bruder hat vor 6 Jahren unsere Mutter beerdigt. Hast du auch eine Frau? Nein, die ist damals, also die Beziehung ist vor 6 Jahren am Tod meiner Mutter in die Brüche gegangen. Du lebst also auch alleine? Ja, seitdem, also ich bin seit 6 Jahren Single. Glaubst du denn, dass dein Bruder, ich meine, du hast ihn ja in den letzten Wochen dann schon gesehen, wie du gerade gesagt hast, hat er sehr, sehr gelitten und große Schmerzen gehabt? Ja, also er war noch am 9. Januar, war er noch bei mir und kam dann so um 20.30 Uhr und hatte mich gebeten, diese Trachnülenverband im Hals, wo er den Krebs hatte, da sagte, hat er mir aufgeschrieben, hilfst du mir den Verbandswechsel? Ich habe morgen einen Termin beim HNO-Arzt. Ich sagte, Dieter, das ist doch gar kein Thema. Natürlich helfe ich dir. Ja, auch wenn ich so spät abends komme und. Ich sagte, Dieter, das ist gar kein Problem. So, da habe ich ihm alles frisch gemacht und. Du sagtest ja, dass er keine Chemotherapie mehr machen wollte. Nein. Die hat er konkret abgelehnt. Heißt das, dass der Krebs im ganzen Körper gestreut hatte? Weiß man das? Ja, also er hatte auf die rechte Schulter gestreut. Also es war wirklich ein extrem schwer kranker Mann, ja, der wahrscheinlich auch große Schmerzen gehabt hat, vermute ich mal, wenn er nicht sehr gut mit Medikamenten behandelt wurde. Ich habe etwas Sorge, dass das nicht der Fall war. Doch, er hatte alles. Ja, er hatte alles. Aber er war ein schwerkranker. Also Schmerzmittel hatte er von zwei Ärzten, also von seiner Hausärztin und von seiner HNO-Ärztin. Also, verstehe. Medikamenten, das ist ja das Schlimme. Also, sie haben ihm alles verschrieben, was er haben wollte. Was ja auch dann gut ist, in dem Fall. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er, also er hat immer zu mir gesagt, ich will nicht so sterben wie Rudi Carrell. Ah, du gehst davon aus, dass er ein bisschen mehr genommen hat als... Ja, er hat irgendwie nachgeholfen. Was man ja vielleicht dann in der Situation auch sicher verstehen kann. Ich kann jetzt verstehen, das sagte auch meine Hausärztin mir. Mensch, Jürgen, mach dir keinen Vorwurf. Selbst wenn er das getan hätte, du hast alles richtig gemacht. Du hast dich 4 Jahre um ihn gekümmert. Wo war dein großer Bruder? Der hat sich 6 Jahre seit der Beerdigung deiner Mutter nicht mehr sehen lassen. Weißt du, was ich glaube, Jürgen? Dass so ein Schuldgefühl, was du hast, erstmal so ein, auch eine natürliche Reaktion ist. Weil dein Bruder ist ja tot und dein Bruder war ja schon auch ein wichtiger Mensch in deinem Leben. Und du hast ihn begleitet. Ich meine, du mir, ich sag dir ganz ehrlich, scheiß der Hund drauf, dass er mich mit, als ich 8 Jahre alt war, da war er 17, dass er mich versucht hat, sexuell anzufassen. Selbst das habe ich ihm verziehen. Darüber bin ich weg. Ich bin heute 48. Das heißt, so wie du es gerade geschildert hast, hast du wirklich alles gemacht, was man tun kann. Ja, ich habe damals unseren Vater gepflegt. Und er ist ja nun auch Herr seines eigenen Schicksals gewesen. Und wenn er alle Hilfe abgelehnt hat, so hat er das zu verantworten. Du hast es angeboten, er hat es nicht angenommen. Ja, ich habe damals, wie gesagt, ich habe das ganze letzte Jahr ihn auf der Tumorstation im UKE, ich habe ihn auf der HNO überall begleitet und er hat immer gesagt, ich lehne Chemo kategorisch ab, ich habe eine Strahlentherapie an mir, die hat mich schon genug Kraft und Nerven gekostet. Jetzt sage ich mal kategorisch zu dir, dass du keine Schuld trägst. Und das meine ich sehr ernst und sage es nicht einfach nur, um dich zu beruhigen. Ganz sicher. Das Schlimme ist, Domian, wie gesagt, dann war ja dann um 18 Uhr, also kam mir die Hausärztin und hat den Totenschein aufgestellt, letzten Montag. Und dann bin ich um 18 Uhr kurz noch rüber zu unserer Hausärztin gegangen. Ich sage, Frau Doktor, wissen Sie, die Polizei hat mir jetzt 2 Briefumschläge gegeben, einen für Standesamt und eins für den Bestatter. Hat mir die Wohnungsschlüssel übergeben und hat mir eine Broschüre für die Telefonseelsorge übergegeben und der Rechtsmedizin und hat gesagt, ja, jetzt müssen Sie zusehen, wie Sie mit der Leiche klarkommen. Die muss so schnell wie möglich aus der Wohnung. Und ich habe gesagt, ich bin total überfordert. So, dann hat die mir letzten Montag eine Beruhigungsspritze gegeben, hat gesagt, nun geh erstmal nach Hause. Ja, wo ist denn die Leiche jetzt? Ja, dazu wollte ich ja gerade kommen. Und dann hat die Polizei meinen großen Bruder angerufen, beziehungsweise die haben ihm einen Polizeiwagen vorbeigeschickt, dass unser Bruder verstorben ist. Und also sag doch mal, wer dann die Leiche wegorganisiert hat aus der Wohnung. Ja, das war mein großer Bruder, der arbeitet seit Jahren bei GBI. Also ich verstehe schon, dass du da angeschlagen bist und dass dich die Situation auch sehr überfordert, Jürgen. Und da hat die Ärztin schon sehr richtig gehandelt, dich erstmal ein bisschen zu beruhigen. Naja, auf jeden Fall kam dann um Viertelabend um 20.15 Uhr mein Bruder, hat sich hier großbrüstig hingestellt und hat gesagt, so, wo sind die Papiere, wo ist der Wohnungsschlüssel? Ja, okay, ich sorge für den Abtransport der Leiche. Ich bleib jetzt wieder auf den ganzen Kosten stehen, da du ja arbeitslos bist. Pass mal auf, Jürgen, ich mache folgenden Vorschlag. Das wird jetzt sehr viel und ich möchte, dass wir ordentlich und ausführlich mit dir darüber reden. Das kann ich jetzt im Rahmen der Sendung nicht, weil mir die Zeit ein bisschen wegläuft. Ja. Ich möchte, dass du jetzt mit meinen Mitarbeitern im Hintergrund weitersprichst. In Ruhe. Da könnt ihr alles klären und was dich bedrückt, kannst du auch da nochmal sagen. Einverstanden? Ich bitte dich aufzulegen. Ja. Du wirst zurückgerufen von Sabine und von meiner Seite aus nochmal von Herzen alles Gute und ich sehe überhaupt keine Schuld in deinem Fall. Und vielen Dank für dein Autogramm. Das habe ich erhalten letzte Woche. Sehr gut. Alles Gute, Jürgen. Und du machst die Sendung sehr großartig. Danke dir vielmals. Und wir melden uns gleich bei dir. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank, Drumian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Nicole und Nicole ist 29. Hallo, Nicole. Guten Morgen. Guten Morgen, Nicole. Ich habe ein folgendes Problem. Ich bin jetzt, momentan lebe ich in Scheidung. Ja. Nach wie vielen Jahren Ehe? Fast 4 Jahren. Ja. So, jetzt habe ich aber noch einen neuen Freund. Seit Dezember. Mhm. Nur das Problem ist, mein Nochmann, der läuft mir auch hinterher und ich sitze momentan zwischen zwei Stühlen mit allem. Du hast keine Kinder? Ich habe einen Sohn, der lebt aber nicht bei mir. Ja. Der ist schon 14. Ja. Also der hat mit diesen Männern jetzt gar nichts zu tun. Doch, mit meinem Mann. Aber mit dem warst du nur 4 Jahre zusammen, sagst du? Nein, nein, wir waren nur 4 Jahre verheiratet. Ach so, ihr kennt das schon so lange. Das ist euer gemeinsames Kind. Genau. Und wo lebt dieses Kind? Das lebt zurzeit bei meinem Stiefvater. Der Kleine oder Große jetzt. Bei deinem Stiefvater? Ja. Also bei seinem Stiefopa? Genau. Mhm. Wie lange wart ihr insgesamt zusammen? Also kennt ihr euch oder wart zusammen? Er kennt mich eigentlich schon. Wir kennen schon zu lange, also Schulzeit schon mäßig. Schulzeit? Ja. Mhm. Du bist aber mit ihm, wohnst nicht mehr in einer Wohnung? Nein, ich habe jetzt meine eigene seit letztem Jahr Dezember. Und seit Dezember hast du eben auch den neuen Freund? Genau. Und bist verliebt in den? Das bin ich schon, aber irgendwie kann ich mich gar nicht richtig öffnen, weil der mein Mann noch zwischen funkt. Wie funkt der denn dazwischen? Ja, er möchte mich auch zurückhaben, dann ruft er an und das wird mir alles einfach zu viel. Warum ist es überhaupt zu der Scheidung gekommen? Weil er fremdgegangen ist. Ist er oft fremdgegangen? Also ich habe es gemerkt im April 2010 schon. Und dann hat er immer gesagt, ich bilde mir das ein, da ist nichts, ja, und wie es rauskam, war es doch so. Kannst du sagen, wie oft er fremdgegangen ist? Ich weiß es nicht. Einmal oder 20 Mal? Das war mehrmals. Das ging ja bis Dezember schon rein noch. Mhm. Immer mit derselben Frau oder mit? Ja, mit derselben. Die ist jetzt 18. Die ist jetzt 18 erst? Ja. Und wie alt ist dein Mann? Ex-Mann? Er ist schon älter. Ja, wie alt ist er denn? 47. Oha, das ist ein Unterschied, ne? Genau. Wie gesagt, jetzt hatten wir dann auch am Freitag eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Jetzt darf er sich mir auch nicht mehr nähern oder auch nicht mehr anrufen und alles, aber der hält sich da gar nicht dran. Ach so, so krass ist es schon. Er hat die Auflage der Polizei oder des Gerichts, er darf sich dir nicht nähern. Genau. Das heißt, er ist dir schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Nicht nur das, der hat auch gedroht und alles und hin und her. Was hat er gedroht? Ja, ich sollte aufpassen, wenn ich rausgehe und hat man nicht gesehen. Dann hat er Reifen zerstochen. Was hat er noch gemacht? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch anonym weggezogen und dann hat er die Adresse doch rausgekriegt, dann war er hier in der Straße und alles. Ach, du bist, nee, weiß ich ja noch gar nicht. Du bist anonym weggezogen. Ja, ja. Mhm. Wie gesagt, und dann hat er dann das Auto dann draufgehauen von meinem jetzigen Freund und es ist einfach zu viel passiert. Da ist eine ganze Menge passiert. Genau. Und da muss man ja auch Angst um Leib und Leben haben in dem Fall. In dem Moment, ja. Ja, wenn der dir auf der Straße begegnet, dann hast du nicht jetzt sowieso immer Angst, rauszugehen? Eigentlich weniger, weil ich nicht mehr alleine rausgehe. Wer begleitet dich immer? Also entweder mein jetziger Freund. Ja. Mit dem es aber momentan auch nicht sehr gut läuft. Ja. Und sonst bin ich mit meiner Mutter, mit meinen Brüdern oder Geschwistern unterwegs. Aber immerhin, wir halten mal fest, so schlimm ist es, dass du nicht alleine aus dem Haus dich traust. Genau. Und jetzt weiß ich ja nicht, ob ich wieder zurückgehe, sondern wird alles aufhören. Wenn du zu ihm zurückgehen würdest? Genau. Aber das wäre doch ein Akt purer Erpressung, oder? Nicht nur das, dann wird alles zwar von vorne anfangen, aber dann hätte ich diesen Druck nicht, dass er mir dann das Leben zur Hölle macht. Was meinst du, was für einen Druck du dann hättest in dieser neuen Ehe wieder? Den Druck, dass er weiterhin mit der anderen Frau zusammen ist. Wie hat er sich denn sonst so in der Ehe dir gegenüber verhalten? Überhaupt nicht fair. Also ich sag mal, ich bin jetzt nicht gerade die Schlankeste. Mhm. Dann kamen dann so Ausdrücke und hat man nicht gesehen. Also hat dich beleidigt, weil du ein bisschen dicker bist? Genau. Hat er dich auch geschlagen in der Beziehung? Das ist auch vorgekommen. Ach, das ist auch vorgekommen. Ja. Und am 10. Dezember habe ich gesagt, jetzt ist Ende, jetzt kann ich nicht mehr. Und bin dann Kopf über Hals da rausgegangen. Mhm. Gab es denn in diesen Ehejahren auch mal ein paar schöne Zeiten? Ja, wo er hatte ja noch zwei leibliche Kinder mit reingebracht. Mhm. Und wo die Kinder ins Heim gekommen sind, da fing das alles an. Zwischen euch schlimm zu werden? Genau. Und vorher, als die Kinder da waren, war das noch gut? Zwar nicht ganz so, aber das ging eigentlich, da konnte man den ertragen. Aber ertragen ist ja nur auch das Minimum, was man so im Leben haben kann. Naja, klar. Nur das Problem ist jetzt mit meinem jetzigen Freund. Lass mich nur kurz fragen, bevor du weitersprichst. Wann hast du aufgehört, ihn zu lieben? Schon 2009 war das gewesen. Da war Schluss bei dir. Genau. Jetzt wolltest du gerade erzählen, dass du Probleme mit deinem neuen Freund auch hast. Ja, also wir haben mich verwirrt. Ich war jetzt letzte Woche beim Arzt gewesen, dann sagte er, ich wäre in der 4. Woche schwanger. Mann, Nicole, du weißt, wie man Kinder zeugt. Ja, ich sag mal, geplant war es nicht. Wie kann denn das dann passieren, Mensch? Hat man beide nicht aufgepasst. Du bist ja keine 14, Mensch. Nee. Das verkompliziert die Lage ja noch mehr, wenn du jetzt schwanger wirst. Genau, und jetzt hat ihm seine Mutter heute Abend dann mich so hingestellt, als ich dann die Matratze im Dorf sah. Mhm. Und daraufhin habe ich dann auch zu ihm gesagt, dass ich diese Beziehung so nicht weiterführen kann. Weil ich sag mal, die Mutter kennt mich ja gar nicht. Also die Mutter hat dich beleidigt. Genau. Aber deswegen musst du dich ja von ihm nicht trennen, wenn die Mutter dich beleidigt hat. Naja gut, ich sag mal, wenn er da aber seinen Mund in dem Moment nicht aufkriegt, weil es ist ja, da hast du recht. Er hat früh, spät, dann hängt der bei mir am Hintern, wenn er dann da ist, dann soll ich das dann machen. Wie alt ist der eigentlich? Er ist 24. 24. Ja. Hängst du aber so richtig volle Kanne in allem drin jetzt? Ja, momentan hänge ich mit allem drin. Jetzt bin ich auch am Überlegen abzutreiben. Das möchte er aber nicht. Ach, er möchte, dass du das Kind behältst. Genau. Und er möchte auch, dass ihr zusammen seid. Ja, aber ich sage, ich kann das momentan mit diesen Voraussetzungen irgendwo nicht verbinden. Mhm. Gut, das ist jetzt eine Zusatzproblematik, wo du dich natürlich auch gut beraten lassen solltest in deiner Beratungsstelle. Das ist ja das, was ich immer versucht habe zu erklären. Ich sage, wenn ich für eine Abtreibung in dem Moment bin, kann mir ja keiner einen Strick rausdrehen. Mhm. Weil ich sage mal, ich muss von mir selber ausgehen, wie ich mich fühle mit allem. Gut, das ist natürlich deine Entscheidung und das können wir hier nicht beraten, ob du abtreibst oder nicht. Ich kann dir nur dringend raten, sehr schnell zu einer Beratungsstelle zu gehen und dort mit den entsprechenden Fachleuten zu reden. Mhm. So, aber nochmal zu der anderen Problematik. Ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es Wahnsinn, zu überlegen, wieder zu dem zurückzugehen. Ich verstehe deine Not und deine Angst. Das ist ja auch schon sehr schlimm, was du gerade geschildert hast. Mhm. Aber das ist die falscheste Lösung von allen Möglichkeiten, dass du nachgibst und wieder zu ihm zurückgehst. Du rennst offen in ein weiteres großes Unglück. Ich bin ganz sicher. Ja, das ist mir zwar irgendwo auch bewusst. Nur eben die ganzen Streitereien und so, das ist eben nicht meine Welt. Ich verstehe. Aber ich meine, du hast es ja schon ziemlich weit geschafft. Du bist von dem weggekommen. Du hast entschieden, da rauszugehen. Das ist ja auch schon mal eine große Aktion. Naja gut, ich bin gegangen mit nur das, was ich anhatte. Und den Rest muss ich jetzt nach und nach, muss ich mir das alles neu holen. Ja, aber das ist ja auch schon mal sehr, sehr mutig, dass du das gemacht hast. Deswegen, ja. Weißt du, deswegen sage ich jetzt so, du darfst jetzt nicht auf der halben oder schon der Dreiviertelstrecke, die du geschafft hast, darfst du nicht aufgeben. Ich bin ganz, ganz, ganz, ganz sicher, dass du, wenn du das jetzt machen würdest, dass du in ein, zwei Jahren vor einem noch größeren Desaster stehen würdest. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß nur nicht in dem Moment, was ich machen soll, was überhaupt noch das Richtige ist. Ja, ja, ja. Deswegen, hast du denn eine, ja, also eigentlich wäre in der Situation neben der Problematik der Schwangerschaft ja auch noch eine persönliche Beratung sehr wichtig bei dir. Hast du nicht, ne? Nee, habe ich ja nicht momentan. Weil ich sag, die Zeit habe ich auch gar nicht irgendwo. Ja. Möchte ich gerne, was es da so für Möglichkeiten auch in deinem Zeitrahmen gibt, möchte ich gerne, dass du mit meiner Psychologin, der Sabine, jetzt nochmal ausgiebig sprichst. Ja. Also von meiner Seite aus der dringende Appell, bloß jetzt nicht aufgeben. Mhm. Schaff die letzten Meter auch noch, dass du endgültig von dem Typ weg bist. Mhm. Wie du dir deine Kräfte holen kannst, da beraten wir dich jetzt sehr gerne. Ja. Und wir geben dir auch noch Adressen an die Hand wegen der Schwangerschaftsberatung. Ja. Ja, liebe Nicole. Okay. Dann halt durch. Toi, toi, toi. Und sei schon mal stolz auf das, was du jetzt schon geschafft hast. Das finde ich schon gut. Mhm. Ja? Alles Liebe, wir melden uns gleich. Ja, okay. Tschüss. Ja, tschüss. 1.47 Uhr und 5 Sekunden und nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema extreme Essgewohnheiten. Wer von euch hat denn extreme Essgewohnheiten? Wer ernährt sich sehr einseitig? Vielleicht nur von Kuchen oder nur von Fleisch? Wer ist ganz überzeugter Veganer oder Frutarier? Wer hat Angst von euch vor Lebensmitteln und wer von euch hat ganz bizarre Gelüste? Also, dass ihr gerne Dinge kombiniert, die man eigentlich nicht kombiniert. Ich habe gerade das Beispiel gesagt mit der Roulade und dem Vanilleeis auf einem Teller oder sowas ähnliches. Wenn ihr gerne mit mir über solche Sachen reden wollt morgen, über extreme Essgewohnheiten, da meldet euch doch schon per Mail domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr unter der bekannten und für euch kostenfreien Telefonnummer oder natürlich auch gerne während der Sendung. Extreme Essgewohnheiten. Morgen, freie Themennacht, jetzt weiter mit Ines. Und Ines ist 23. Guten Morgen. Hallo Ines. Hallo. Um was geht's? Ich habe letztes Jahr meine Mutter verloren, im Juni. Ja. Und bin da immer noch nicht drüber hinweg, habe halt dieses Problem, dass ich kein Zeitgefühl habe, dass für mich alles viel, viel länger schon her ist. Auch der Tod ist für mich irgendwie schon 2 Jahre oder so her. Und auch das, was ich heute gemacht habe, ist dann irgendwie für mich in ein paar Tagen schon wieder 3 Wochen her. Und das ist echt, das geht überhaupt nicht weg. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, der Tod deiner Mutter liegt schon viel, viel weiter zurück, könnte man ja im ersten Moment denken, das ist ja dann ein gutes Gefühl, weil da ein großer Abstand entstanden ist. Ist das ein gutes Gefühl? Nein, also es ist... Ein tröstliches Gefühl? Nein, überhaupt nicht. Also ich denke jeden Tag an meine Mutter. Mich beschäftigt das auch noch sehr, sehr doll, weil es war schon hart, was da abgelaufen ist. Ist deine Mutter plötzlich verstorben? Ja, meine Mutter ist dienstags ins Krankenhaus gegangen, um eine eine Biopsie zu machen. Mhm. In der Lunge und eine Woche später war sie tot. An was ist sie gestorben? An einer Lungenfibrose. Hatte sie eine Vorerkrankung? Sie war vorher schon in Behandlung und sie wusste auch, dass sie irgendwas hat, aber es wusste halt noch niemand, was es jetzt wirklich ist und deswegen ist sie halt ins Krankenhaus gegangen, um eine Gewebeprobe zu entnehmen und dann hat sie freitags eine Lungenentzündung bekommen, sonntags eine Blutvergiftung, montags war ich nochmal bei ihr. Da durfte sie dann auch 2 Joghurt essen. Ich habe sie dann noch gefüttert und habe dann gesagt, okay Mama, dann bis morgen. Mhm. Und dann war ich am Dienstagmorgen mit meinem Stiefvater da und da hat sie mich nicht erkannt. Sie war so zugepumpt mit Medikamenten. Sie ist panisch aufgewacht und das konnte ich überhaupt nicht haben, weil Mama war immer die wichtigste Person für mich und das ging alles nicht. Dann bin ich aus dem Zimmer raus, bin dann auf dem Flur zusammengebrochen und habe dann gesagt, nee, da fahre ich nicht mehr hin. Habe mir dann aber abends Sorgen um meinen Stiefvater gemacht, der noch nicht wieder da war. Dann hatte ich ihn angerufen und er sagt dann halt, dass es nicht gut aussieht mit Mama. Und dann war natürlich ein Ziel, ich wollte noch mal zu meiner Mutter mich verabschieden. Ich wollte ihr sagen, dass ich sie liebe, ich wollte sie küssen und Ja, und dann hat er mir das verboten und dann habe ich meinen Freund angefleht, bitte, bitte, bitte fahr mich nach Mama. Ja. Und dann ist meine Schwester noch nach Hause, meine Halbschwester noch nach Hause gekommen und ich habe, glaube ich, 4 Stunden nur Theater gemacht und bring mich dahin und ja, und dann sind wir zu meiner Hausärztin, die hat mir was zur Beruhigung gegeben. Warum? Kurze Zwischenfrage. Lag deine Mutter in dem Krankenhaus deiner Stadt? Ja. Warum hast du dich nicht ins Taxi gesetzt und bist selbst hingefahren? Mein Freund war ja hier, er hätte mich ja fahren können, aber er wusste auch nicht, was machen wir jetzt, was ist jetzt richtig in so einer Situation. Und warum hat dein Stiefvater das verboten, dass du da hinfährst? Das weiß ich nicht. Wir waren dann bei meiner Hausärztin und meine Hausärztin hatte dann ihn nochmal angerufen und da hatte er genau die gleiche Meinung wie bei uns. Und dann hatte meine Schwester nochmal angerufen und da sagte ich zu meinem Freund und zu meiner Hausärztin, ich weiß genau, was sie gleich sagt, sie darf zu Mama und ich nicht. Und so war es dann auch. Sie sagte dann, ja, Papa hat gesagt, ich darf nach Mama, aber du nicht. Und dann habe ich mir gesagt, ich so, ja, wisst ihr was, wir fahren da jetzt hin. Ich gehe jetzt zu meiner Mutter und das ist mir ganz egal, was die alle sagen. Und habe ihm dann auf einer Intensivstation gesagt, wenn du mich jetzt nicht zu meiner Mutter lässt, hasse ich dich für mein ganzes Leben lang. Und das war mir auch ganz egal, wer dabei stand. Und dann sagt er, ja, ich kann dich nicht aufhalten. Und dann habe ich mich halt von Mama ja verabschiedet. Hat sie dich noch erkannt? Nein, sie hat mich ja morgens schon nicht mehr erkannt. Sie hat ja geschlafen und ich bin dann auch am Mittwoch, wo sie tot war, mein Stiefvater fragte, möchte noch jemand hin? Meine Schwester sagte direkt nein. Ich habe direkt gesagt, ja, ich möchte noch mal zu Mama. Und dann sagte sie auch direkt, ja, ich komme doch mit. Und wo ich dann auch alleine mit ihr war, ich hatte ihre Hände so genommen. Eigentlich war sie immer sehr, sehr dünn, aber durch die ganzen Medikamente war sie halt so aufgequollen. Und da hatte man so das Gefühl, als wenn sie so noch zudrückt, obwohl sie das ja nicht gemacht hat. Und wo ich dann auch alleine war, ich habe die Bettdecke hochgenommen, ich habe die Augen aufgemacht. Und das hat mir auch alles nichts ausgemacht. Da habe ich auch gar keine Albträume oder so von. Aber dieses Zeitgefühl, das kommt. Ich werde manchmal morgens wach und weiß überhaupt nicht, welcher Tag ist denn heute. Oder welches Datum. Du warst dann zuerst mit deiner Schwester bei der verstorbenen Mutter nochmal und dann warst du alleine in dem Zimmer. Ja, was war toll. War das bei einem Bestatter oder noch in der Klinik? Nee, im Krankenhaus. Im Krankenhaus, noch. Ja. Mhm. Ja. Wie lange warst du alleine bei deiner Mutter? Oh, das weiß ich nicht. Du hast ihre Augen nochmal geöffnet? Ja. Du hast also die Augenlider hochgezogen? Ja. Und hast ihr in die Augen geschaut? Ja. Warum hast du das gemacht? Weiß ich nicht. War mir einfach, ja, wichtig. Ich weiß es nicht. Ich habe sie auch da nochmal geküsst, wo sie tot war. Ich hatte auch, erst dachte ich immer, oh Gott, einen Toten anfassen. Ich kann ja noch nicht mal ein totes Tier anfassen oder so. Aber das war überhaupt nicht schlimm. Und meine Mutter hat auch immer gesagt, guck dir niemals einen Toten an. Das möchte sie auch nicht. Aber... Ich will dir mal sagen, ich finde, dass du genau richtig dich verhalten hast. Ich finde das Verhalten von deinem Stiefvater nicht nachvollziehbar. Wenn das eigene Kind die sterbende Mutter sehen will, muss man das unterstützen und muss man das natürlich auch wollen und dulden. So, und dann finde ich es auch sehr nachvollziehbar, dass du zu deiner Mama alleine noch mal ins Zimmer gegangen bist. Ja. Und wenn du dann auch solche Sachen da gemacht hast, um ihr nochmal in die Augen zu gucken, das mag vielleicht im ersten Moment befremdlich klingen, aber ich finde gut, dass du es gemacht hast. Ich glaube, das ist für dich und dein Begreifen sehr, sehr richtig und du konntest so zumindest Abschied nehmen von deiner Mutter. Sie ist dann auch verbrannt worden. Da hatte ich erst so ein Problem mit, aber das war ihr Wunsch. Das wollte sie, das wusste ich auch vorher. Und dann habe ich mit meinem Cousin darüber gesprochen. Und er sagte, du musst das so sehen, nicht deine Mutter wird verbrannt, sondern die Krankheit, die in ihr ist, die wird endlich besiegt. Und das hat mir so ein Stück weit geholfen. Weißt du, und das ist ja, es ist auch nur der Körper deiner Mutter, der verbrannt ist. Deine Mutter ist nicht verbrannt. Ja. Weißt du? Ja. Und dann in der Kirche, ich wollte, dass noch eine Trauerfeier für meine Mutter stattfindet. Das war so das Schlimmste für mich, so mich von diesem Sarg zu wissen, auch wenn viele sagen, die Seele geht da dann schon raus und so. Aber so das letzte Mal bei meiner Mutter in der Nähe, das war total schlimm. Aber dieses Zeitgefühl, das kommt überhaupt nicht wieder. Das ist für dich ganz, ganz entscheidend, ne? Das Zeitgefühl. Ja, weil du hast Termine und du vergisst das total, weil du denkst, heute ist ja nicht... Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag, sondern hast ja noch Zeit oder so. Und lass mich noch mal kurz etwas fragen zu der Erkrankung. Glaubst du, dass da ein Ärztefehler vorgelegen hat, dass sie nach der Autopsie die Erkrankung bekommen? Ja, was ich nicht verstehe, ist, die haben gesagt, dass sich die Atmung von Donnerstag auf Freitag verschlechtert hätte. Warum ist sie dann nicht schon nachts wieder zurück auf die Intensivstation gekommen? Warum ist sie erst mittags auf die Intensivstation zurückgekommen? So welche Gedanken kamen natürlich auch. Natürlich, das überlegt man auch. Das ist auch völlig normal. Wie ist dein Verhältnis heute zu dem Stiefvater? Wir reden miteinander, aber dass die Wunden, die sitzen, das hängt. Mit wem sprichst du denn über die schwere Trauer und auch über diese Zeitgeschichten, von denen du mir gerade erzählt hast? Mit niemandem. Machst du alles mit dir alleine aus? Ja. Hast du deinen Freund noch? Ja, den habe ich noch, aber ja. Mit dem sprichst du nicht darüber? Nee, nicht so. Ich glaube ja, Ines, dass du immer noch unter Schock stehst. Und dass dieses Schockgefühl auch diese seltsame Zeiteinordnung und das Problem mit der Zeit ausmacht. Und wenn du seitdem mit niemandem richtig über dein Herz und was in dir vorgeht sprechen konntest, drehst du dich ja auch im Kreis mit deinen Schmerzen. Ja, es kam halt so, letztens, ich bin immer diejenige, die Post hier holt, da kam halt ein Brief von meiner Mutter, es war nur Reklame, aber es kam direkt alles wieder hoch. Alles, kann ich mir absolut vorstellen. Du brauchst nur den Namen irgendwo sehen. Kannst du denn überhaupt zum Friedhof gehen, kannst du das? Nee, das gibt's nicht. Das geht nicht? Nee, das kann ich auch gar nicht. Aber das hat andere Gründe. Meine Mutter ist anonym beerdigt worden. Ach so. Und, wollte sie das? Das weiß ich nicht. Ich wollte nie mit meiner Mutter über den Tod reden, auch über Testament oder so. Ich habe meiner Mutter immer gesagt, regel das. Ich habe bei meiner Halbschwester und bei meinem Stiefvater keine Schnitte. Meine Mutter hat es nie geregelt. Ich musste das dann so, also meine Mutter hatte nicht viel, aber ich musste das dann halt so. Mir war auch gar nicht so viel wichtig, weil das ersetzt meine Mutter auch einfach nicht. Das kann kein Geld der Welt oder irgendwelche Gegenstände oder sowas kann sie wiederbringen. Das hat mich eigentlich so gar nicht interessiert. Und natürlich gab es da so ein paar Sachen, die ich ganz gerne haben wollte von ihren persönlichen Gegenständen. Die hast du nicht bekommen? Doch, ich musste mich mit meiner Schwester auseinandersetzen. Mein Stiefvater hat sich da immer rausgehalten. Ach so, da gab es sogar noch Streit zwischen dir und der Schwester? Ja, es gab nur Streit. Ja, meine Schwester ist auch irgendwie 8 Wochen nach dem Tod von meiner Mutter hergegangen und hat den Keller aufgeräumt und hat sie da so. Meine Mutter hatte immer einen ordentlichen Haushalt, wenn du was wolltest. Meine Mutter hatte alles und wie Mütter halt sind. Und fing dann an, dann den Keller auszumisten und alles wegzuschmeißen. Ich so, ey, was soll das? Vielleicht möchte ich davon was haben. Dann wundert es mich überhaupt nicht, dass es dir so schlecht geht. Wenn du hast ja schon den Schock, dass deine Mutter verstorben ist und die ganzen Sachen hast du erlebt. Und dann auch noch diese familiäre Situation. Das verkraftet kein Mensch alleine. Das verkraftet man nicht. Jetzt tut es mir sehr leid, dass die Sendung gleich rum ist. Ja. Aber ich verspreche dir, dass wir dich gleich zurückrufen nach der Sendung. Ja, okay. Ich finde, ich sag's hier jetzt schon mal, das kannst du gleich auch noch mit meiner Psychologin besprechen. Ich finde, dass du dringend dich mit deiner Trauer beschäftigen musst. In Form einer Therapie, in Form einer Trauergruppe. Da muss man mal überlegen, was für dich gut ist. Ja. Du musst sprechen. Du musst mit Fachmenschen über deine Trauer sprechen und vielleicht auch mit Betroffenen. Von meiner Seite aus möchte ich dir mein tiefes Beileid und mein tiefes Mitgefühl aussprechen. Und es tut mir sehr, sehr leid, was da alles vorgefallen ist. Danke. Es tut mir sehr leid. Okay. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich, Ines. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema extreme Essgewohnheiten. Bis morgen.